الجهاد كان يا رسول الله جهاد كان نور في سبيل الله سبحانه آنس آندرس في سبيل الطاغوت أبا بين الكفار دي مسلمة أنغرا دانيس أسفارد العين بسم الله الرحمن الرحيم انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك اوقنا نارك اوقنا نارك اوقنا نارك يا ربي اوقنا نارك انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Also wir sind voriges Mal noch immer bei den Fatawa über den Bart und über den Schnurrbart geblieben. Ja? Wir machen weiter bei der Fatwa 2196. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ja? Also, die Frage lautet, Al-Lahya Sunna min Sunan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hunaka unasun kathiru minhum man yahliquha wa minhum man ينتفها ومنهم من يقصر منها ومنهم من يجردها ومنهم من يقول أنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها ومن سفهاء يقولون لو أن لحية فيها خير ما تلعت مكان العانة قبحهم الله فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين وما حكم من أنكر السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. Das ist eine gefährliche Frage. Und zwar, sagt, der Bart ist Sunna, ist Praxis von den verschiedenen Sunnen des Propheten عليه الصلاة والسلام. Es gibt Leute, viele rasieren den Bart, die anderen zupfen es, die anderen kürzen es und schneiden es und so weiter und so weiter. Es gibt auch einige, die sagen, Bart ist Sunna, wenn man es wachsen lässt, wird man dafür belohnt. Wenn man es aber nicht macht, dann wird man nicht bestraft. Dann gibt es Dummköpfe. Sie sagen, wäre Bart eine gute Sache, würde sie nicht auf dem Mekanul Ana wachsen. Also es, wenn Bart gut wäre, dann würde es nicht an den Schamteilen wachsen. Ja? Es gibt solche Dummköpfe, die sowas sagen. Ja? أيوة قبحهم الله مجى الله زي تشتيرن was ist Hukm der Urteil von jedem dieser Gruppierungen die das sagen die Antwort ist الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قد دلت السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخاؤها وتوفيرها وعلى تهريم حلقها وقصها كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب وأعف لها خالف المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ لها خالف المجوس وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء لها وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا. Also die Schuyukh antworten und sagen, die Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, As-Sahiha, also die authentische Sunna, die authentischen Überlieferungen vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam sind gekommen. Also damit, dass es Pflicht ist, sich den Bart wachsen zu lassen. Ja, frei wachsen lassen. Denn Bart ist Pflicht und es ist Haram zu rasieren oder zu schneiden, wie es in zwei Sahihain, also die zwei Sahiha von, also Sahih البخاري وصحيح مسلم جي كومنست von Abdullah ibn Omar, dass der Prophet sagt, schneidet euch den Schnurrbart und lasst euch den Bart frei wachsen. Unterscheidet euch von den Muschrikin. Und die Überlieferung von Muslim, von Abi Huraira, radiallahu anhu, dass der Prophet gesagt hat, schneidet euch den Schnurrbart weg und lasst euch den Bart frei wachsen, unterscheidet euch von den Feueranbetern. Diese zwei Hadithe und die vielen anderen Hadithe deuten klar darauf hin, ohne Meinungsverschnitt, dass es Pflicht ist, den Bart wachsen zu lassen. Und dass es haram ist, ihn zu rasieren oder zu schneiden. Wie wir das schon früher erwähnt haben. Und wir haben diese früheren Fatwa gelesen, so viel ich erinnern könnt. Naam. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِعْفَاؤُهَا سُنَّةٌ يُثَابُ فَائِلُهَا وَلَا يَسْتَهِكُّ الْإِقَابُ تَارِكُهَا فَقَدْ غَلَطْ وَخَالَفَ الْحَدِيثَ صَحِيحَ. Derjenige, der glaubt, dass der sich den Bart wachsen lässt, er befolgt dadurch die Sunna und also er wird belohnt, wenn er es macht. Er wird aber nicht bestraft, wenn er sich den Bart rasiert. فَقَدْ غَلَطْ وَخَالَفَ الْحَدِيثَ صَحِيحَ. Der macht 100% einen Fehler. Das ist das falsche Verstehen von den Hadithen und der widersetzt sich den authentischen Hadithen des Propheten Sallam. Also wer diese Meinung hat, wer sich den Bart wachsen lässt, bekommt, ist belohnt von Allah, inshallah ta'ala. Wer sich aber den Bart rasiert oder wegschneidet, er wird dadurch nicht bestraft. Das ist ein falsches Verstehen. Dieses Verstehen ist total gegensätzlich von den Hadithen, die vom Propheten Sallam zu uns überliefert wurden. وَلَا يَجُزْ لِأَحَدْ أَنْ يُخَالِفَ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحَ إِلَّا بِهُجَّةٍ تَدُلُّ عَلَى صَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ حُجَّةٌ تَصْرِفُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ ظَاهِرِهَا. Und er sagt, es ist nicht erlaubt, niemandem ist es erlaubt, dass er die äußerliche Bedeutung der Hadith, die äußerliche Bedeutung der Überlieferungen verlässt und nach etwas anderem handelt, außer er hat einen anderen Beweis, der diese Hadith nicht aufhebt, sondern erklärt oder erläutert, Islam, oder erläutert auf diese Art und Weise, wie er sie jetzt versteht. Es ist also Pflicht, die Hadithe äußerlich zu nehmen, so wie sie sind. Alle Hadithe und Ayat aus dem Koran, außer wenn es einen anderen Hadith gibt, der diesen Hadith erläutert. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Wer macht das? Ahlul Bidah, diese ganzen Sekten. Sie nehmen jeden Hadith und erläutern ihn auf ihre eigene Art und Weise. Siehst du, das darf man nicht. Der Hadith, die Koran und Sunna ist klar und deutlich. So wie es zu uns gekommen ist, das hat die Bedeutung. Wenn zum Beispiel jemand kommt und dich fragt, was bedeutet, wenn der Prophet sagt, schneidet euch den Schnurrbart und lasst euch den Bart wachsen. Es bedeutet das, was der Prophet gesagt hat, subhanallah. Nicht irgendwas jetzt, ja, das bedeutet, man tut sich, was weiß ich, die Augenbrauen zupfen oder aus dem Schnurrbart irgendwas. Nein, es bedeutet das, was der Prophet sagt. Wenn du den Hadith auf eine andere Art und Weise erläutern willst, es ist nicht nach seiner Äußerlichkeit, sondern auf eine andere Art und Weise, dann brauchst du Beweise aus Koran und Sunna, damit du diesen Hadith so erläutern kannst oder so erklären kannst oder interpretieren kannst. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Zum Beispiel die Sekten. Der Prophet sagt über Dajjal, der Dajjal wird kommen und er wird ein Auge haben, das andere Auge wird, wie sagt man das, verbrannt sein, verkohlt sein. Wie eine Weintraube. Es wird also ausgetrocknet sein. Er wird auf einem Auge blind sein und das andere wird er haben. Die Sekten, die Mu'tazila in unserer Zeit, ja, und dazu gehören zweifellos Hizb ut-Tahrir. Ja, wisst ihr, was sie sagen? Sie sagen, Dajjal in diesem Hadith ist der Fernseher. Und nicht ein Mann, der ein Auge hat, sondern es ist der Fernsehen, weil der Prophet sagt, er wird in jedes Haus reinkommen. Und Fernsehen ist in jedes Haus reingekommen und es ist ein Auge. Okay, was, wenn ich zwei Fernseher kaufe? Zwei Stück so nebeneinander. Und Computer. Ja? Oder drei Stück so, dieses Panorama-Fernsehen, das ich drei habe. Und, ja? Es hat einen Gelehrten gegeben in der Türkei, der hat gesagt, Atatürk ist der Dajjal. Atatürk ist der Dajjal. Weil er auf einem Ohr schlecht gehört hat. Angeblich soll es auch in der Hadith vorkommen. Weiß ich nicht, aber Dajjal, man darf sagen, Dajjal in der wenn man die Bedeutung in der arabischen Sprache meint, der Lügner, der Dajjal ist ein Lügner, ein Betrüger, ein falscher Messias. Wenn man das meint, dann darfst du das sagen. Zum Beispiel Antichrist, so nennt man ihn in der Bibel, gell? Die Christen nennen ihn Antichrist. Al-Muhim, wenn du also sagst, Wallahi, der ist Dajjal, dann ist das erlaubt, wenn du meinst, er ist ein Betrüger und Lügner und Scheitan und er verdreht die Wahrheit und so weiter und so weiter, dann darf man sagen Dajjal. Zum Beispiel die Muhaddisin, rahimahullah ta'ala, als sie über jemanden schlecht geredet haben, haben sie ihm solche Namen gegeben. Zum Beispiel, er ist Dajjal, er erfindet Hadithe oder er lügt absichtlich auf den Propheten und so weiter, Dajjal, Kazzab, Lügner, Da'if zum Beispiel. Wadda'a, er findet Hadithe selbst aus, und so weiter und so weiter. Deswegen, wenn er das gemeint hat, Atatürk ist Dajjal, in diesem Sinne ein Lügner und ein Teufel und so, dann ist das in Ordnung. Aber auf der anderen Seite, wenn er sagt Dajjal, dann ist das falsch, weil wir wissen, dass Dajjal sehr große Macht haben wird und so weiter und so weiter. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, dass man Dajjal als Fernsehen interpretiert, ist totaler Batil, totaler Schwachsinn. Dafür braucht man was? Von den Mu'tazila. Und Hizb ut-Tahrir sind Mu'tazila. Zweifellos. Das ist ihre Akida. Mu'tazila ist eine Sekte. Die haben die Eigenschaften Allahs tabarak wa ta'ala. Sie lehnen die Eigenschaften Allahs tabarak wa ta'ala ab. Das sind die, auf jeden Fall, das hat begonnen in der Zeit von Hassan al-Basri. Von Hassan al-Basri. Ihr Führer war Amr ibn Ata. Amr ibn Ata war ihr Führer. Und er war ein großer Gelehrter in der arabischen Sprache, aber er hat die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala begonnen zu interpretieren auf seine eigene Art und Weise. Ja? Wir haben ja einmal Vorträge über Mu'tazila gemacht. Grab bestrafen. Oder? Bitte? Bestrafen. Also die Bestrafung im Grab, das tun sie auch. Wie sagt man das? Verleugnen. Sie verleugnen auch Jannah und Jahannam. Dass es in unserer Zeit gibt, gibt es nicht. Ja? Erst dann wird Allah sie erschaffen. Und viele andere Sachen. Allah muss dann, wir reden inshallah ta'ala darüber ein anderes Mal. Deswegen, wie gesagt, wir reden jetzt über diesen Hadith. Man darf den Hadith nicht interpretieren, so wie man will, sondern man muss die Äußerlichkeit des Hadiths nehmen. Außer man hat andere Beweise aus Koran und Sunnah, die diesen Hadith erläutern. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Na'am. ما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وأرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده راويان متهمة بالكذب. Was es den Hadith angeht von Tirmizi, den Imam Tirmizi von Abi Huraira überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Bart gekürzt hat, geschnitten hat auf den Seiten und von seiner Länge. Dieser Hadith ist batil, dieser Hadith ist nicht aufrecht, weil in dieser Überlieferungskette gibt es zwei Leute, sie sind beschuldigt, dass sie lügen. Amma min istahza'a biha wa shabbahaha bil ana fa hadha kad ata munkaran aziman yujibu ridda an al islam. Derjenige, der sich über den Bart lustig macht und es mit den Schamteilen vergleicht, er hat eine große Sünde begangen, die ihn aus dem Islam rausgebracht hat. Er ist Murtad geworden, hat Ridda begangen. Abtrünniger ist er geworden, weil er sich über den Bart lustig macht. Nein. Li'anna as-sukhriya bi shay' mimma dala alayhi kitabullahi wa sunnatu rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ta'tabiru kufran wa riddatan an al-islam liqawli Allahi azza wa jal كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تأتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Das lustig machen und spaßen mit irgendwas, was von Allahs Buch Tabarak wa Ta'ala oder die Praxis des Propheten zu uns gekommen ist, wenn man sich damit lustig macht, hat man Kufr begangen und ist aus dem Islam abgefallen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, also, ja, Muhammad, frag sie, die Kuffar, die Murtadin, die das gesagt haben, die Munafikin, als sie auf dem Weg zu dem Kampf im Tabuk waren gegen die Römer, frag sie, kul, abillahi wa ayati kuntum testahzi'un, sag, Habt ihr denn mit Allahs Ayat und mit seinen Propheten Spaß getrieben? Habt ihr euch da mit lustig, darüber lustig gemacht? La ta'tadiru, entschuldigt euch nicht. Ja? Redet euch nicht raus, sich ausreden, also ja? Keine Ausreden. Ja? Entschuldigt euch nicht. La ta'tadiru, kad kafartum ba'da imanikum. Ihr habt Kufr begangen, nachdem ihr Gläubige wart. Subhanallah. ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala für uns und für euch und für alle Muslime, dass er uns recht leitet und dass er uns Erfolg gibt und dass er uns davor bewahrt von den Fitten, von den Fitten, die in die Irre leiten. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Aywa. Na. Bart. Aywa. Assalamu alaikum. Die nächste Frage ist: Semi'tu bi anna tarku lahya wajib. Fahal hada sahih. Ich habe gehört, dass es Pflicht ist, sich den Bart wachsen zu lassen. Stimmt das? Wie oft haben wir darüber geredet? Schon zwei Vorträge hatten wir. Das ist Wajib. Sunna in welchem Sinne? Wenn wir sagen Sunna, die Praxis des Propheten Salame. Aber es gibt Sunna, die Wajib ist. Und Sunna, die Mustahab ist. Deswegen muss man die Sunna richtig verstehen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sunna, das Wort Sunna bedeutet Praxis des Propheten Salame. Na? Halas. Sunna, die Mustahab ist, erwünschenswert. Und Sunna, die Wajib ist. Die Praxis des Propheten ist Wajib. Warum? Er hat es befohlen, und dadurch ist es Wajib geworden. Also diese Frage werden wir erst überspringen, weil wir haben sehr oft darüber geredet. Nächste Frage. Yahsulu fi ba'di rijal sha'r ala wajnatayhi. Fahal yajuz lahu halquhu am la. Bei manchen Männern, ihm wachsen Haare auf den Wangen. Ist es erlaubt, sie zu rasieren? Sich die Wangen zu rasieren? Wie Abraham Lincoln. Die Wangen zu rasieren und hier so zu lassen. Die haben auch hier, er hat auch geschnitten. Ja, Abraham Lincoln. Kennst du Abraham Lincoln? Ja, dieser Präsident ja, ist wahrscheinlich Jude. Die meisten amerikanischen, alle amerikanischen Präsidenten sind entweder Juden oder jüdische Sklaven, wie Obama zum Beispiel. Masone, ja. Allah soll ihn töten. Naam, die Antwort ist: Alhamdulillah, wahda wa salatu wa salamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Ach, übrigens, wir haben vorhin nicht gesagt, wer die Fatwa vorhin ausgesprochen hat. Abdullah ibn Qa'ud und Abdullah ibn Gudayan und Abdurrazzaq Afifi und Abdulaziz ibn Abdallah bin Baz. Alas? Manche Männer haben Haare auf den Wangen. Darf man die rasieren oder nicht? Die Antwort ist: Haddain sind Wangen. Haddain sind Wangen. Egal. Hat der Bart? Ja, aber bis hier muss. Alhamdulillah. Egal. Nein. Aywa. Die Antwort ist: Sharul Haddain dachil und fi hukm al-lihya. فلا يجوز أخذه لا بحلق ولا بقص لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعف لها لحى خلف المشركين وممن نص على دخول شعر الحدين في اللحية صاحب القاموس وساهب اللسان لسان العرب also die Haare auf den Wangen gehören zum Bart. Und es ist nicht erlaubt, sie zu rasieren oder zu schneiden. Weil der Professor immer sagt, schneidet euch den Schnurrbart und lasst euch den Bart wachsen, unterscheidet euch von den Muschikin. Ja? Und zu denen, die, wie sagt man das, die Haare der Wangen zum Bart dazugegeben haben, oder in der arabischen Sprache sind der wie sagt man das, der Kamus geschrieben hat und der Lisan geschrieben hat, also Lisan und Arab. Das sind zwei berühmte Enzyklopädien der arabischen Sprache. Ja? Was ist eine Enzyklopädie? Enzyklopädie? Ein Wörterbuch. Lexikon. Ein Lexikon, Barakallahu fikum. Ein Lexikon. Zum Beispiel, alle islamischen Sachen, die mit A zu tun. Nicht nur islamischen Sachen, sondern auch arabischen Sachen. Zum Beispiel viele Araber können die meisten Araber können Arabisch nicht. Sie können nur so, außer die wirklich Arabisch studiert haben, können Arabisch. Ja? Aber so Araber, so, keine Ahnung, die können nicht Arabisch. Zum Beispiel jedes Wort hat seine Bedeutung. Ja? Es gibt so viele Wörter, subhanallah, zum Beispiel irgendeine Pflanze in der Wüste. Ja? Irgendeine Pflanze, zum Beispiel Hanfala. Jeder von euch kennt den Namen Hanfala. Ja? Hanfala ist eine bittere, giftige Pflanze, die in der Wüste wächst. Ja? Wer hätte das gedacht? Zum Beispiel Abu Hanzala. Oder, keine Ahnung, irgendein Wort. Ja? Deswegen zum Beispiel, wenn man sagt Knöchel, ja? Knöchel, in der arabischen Sprache zum Beispiel Knöchel, ja? Es wird so genau erwähnt, du brauchst überhaupt kein Bild dazu. Ja? Wallahi, es ist so und so und sieht so aus und es befindet sich da und hin und her. Subhanallah, ganz genau. Genau so zum Beispiel hier, wenn man sagt Bart, was ist Lehya, ja? Oder Liha auf Arabisch? Was bedeutet das? In dem Lexikon wird das ganz genau erklärt. Es beginnt von, sogar, seht ihr diesen Spalt da, wo man überhaupt keine Haare hat, neben dem Bohr? Ja? Sogar das hat einen Namen in der arabischen Sprache. Sogar das hat seinen eigenen Namen. Hm? Von da bis da. Also nicht von Ohr, weil zwischen Ohr und zwischen Bart gibt es diesen Spalt. Ja? Genau. Dann also von wo oben? Von Kopf oder von, ja? Nein, sondern von diesen Knochen. Ja? Dieser Knochen, von da beginnt der Bart. Das da drüber ist Haare, sind Kopfhaare, meine ich. Ja? Frisur. Und das da unten ist Bart. Dann unten, ja? Von wo, bis wo ist es? Ist es bis da? Oder hat das seinen eigenen Namen? Ja? Halk zum Beispiel. Hals zum Beispiel. Ja? Hat das seinen eigenen Namen? Zum Beispiel. Das da. Nur das. Ja? Wicken. Nur das heißt der Wicken. Deswegen sagen die Saudis Digin. Ja? Über Bart sagen sie Digin. Ja? Und dieser Bart, dieser Bart, den sie so haben, zum Beispiel wie die arabischen Könige, dieser Ziegenbart. Ja? Judenbart. Ja, Kommunistenbart. Die Araber nennen das Saksuka. Saksuka. Kafirbart, das ist wirklich ein richtiges, 100%ig Kafirbart. Der es macht, ist ja kein Kafir dadurch, ja, aber... Er tut den Kafirs nachmachen. Der tut den Kuffar nachmachen, barakallahu fik. Nein. Wie gesagt, auf jeden Fall, diese Haare auf den Wangen gehören zum Bart. Barakallahu fik. Machen wir weiter? Nein. Die nächste Frage. Ana Muslim, Multazim, Mutalliq Lihyati, Amliku Salon, Halaka, Lirrijal. Wahadihi Mihnati, Mundu Sigari, Walaysa li Ayy Mihna, Ukhra, Astatiu An A'isha Minha, Thumma Innani Fi Hadihi Mihna, Ahliku Al-Lihya Li Zaba'in. Fahal Ana Artakibu Wizran, Wama Hukmu ديني في ذلك وفي هذه المهنة أعمل باستشواري لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك Die Antwort, er sagt, ich bin ein Muslim, ich bin Multazim. Was bedeutet Multazim? Iltizam. Was ist Iltizam? Ja? Iltizam ist, wenn man sich an Koran und Sunna hält. Ein Praktizierer. Multazim ist ein praktizierender Muslim. Ich bin ein Muslim, einer, der den Islam praktiziert. Ich habe einen Bart, ich lasse mir den Bart wachsen. Ich habe einen Frisiersalon. Das ist meine Arbeit von klein aus. Ich habe nichts anderes gelernt, außer Haare schneiden und rasieren. Ich lebe davon. Ich rasiere auch den Bart von anderen, also von meinen Kunden. Ja? Begehe ich dadurch eine Sünde? Und was ist der Hukm im Islam? Aywa. Und ich schneide auch Haare von meinen, wie sagt man das, von meinen Kunden. Ich schneide und mache ihnen Frisuren und so, halt. Wie sie es wollen. Ja? Ist das erlaubt oder nicht? دي أنتر طرف. أولا يحرم على المسلم أن يحلق لحيته لأدلة صحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو also erstens, es ist haram für einen Muslim sich den Bart zu rasieren wegen den klaren und eindeutigen Beweisen, dass es haram ist sich den Bart zu rasieren. Und es ist haram einem anderen sich den Bart rasieren zu lassen. Es ist haram, dass du dir deinen eigenen Bart rasierst, und es ist haram, dass du dir den Bart rasieren lässt von jemand anderem. Ja. Und es ist auch klar nicht erlaubt, dass du von jemandem den Bart rasierst. Ja. Warum? Muslim oder Kafir, ja? Na, Kafir ist etwas ganz anderes. Der Kafir, ihm werden sowieso keine Sünden geschrieben. Nein, aber ob du eine Sünde bekommst, wenn du ihm Bart rasierst? Für Allahu Alam, denke ich nicht. Warum? Er hat ja keine Sünde, er ist Kafir. Ja, ja. Allah, für diese Sache, er kommt sowieso in Jahannam. Und außerdem, die Kuffar sind nicht verpflichtet. Ja, ja, ich weiß schon, aber trotzdem, er macht. Wenn er Muslim wird, und deswegen, wenn er Muslim wird, hat er Pflichten. Wenn er nicht Muslim wird, hat er keine Pflichten. In dem Sinne, was? Dass er zum Beispiel betet. Muss ein Kafir beten? Nein. Was sind die Voraussetzungen, dass er beten muss? Shahada muss Muslim sein. Weil ansonsten keiner zwingt ihn, dass er betet oder dass er sagt, komm, du musst in die Moschee beten oder nein. Nein, ist ein Kafir. Warum ist es verboten, sich denn, also jemanden den Bart zu rasieren oder sich den Bart zu rasieren zu lassen? Weil das ist unterstützen in was? In Haram. In Haram, in Sünden. Und Allah subhanahu wa ta'ala verbietet das. Wir dürfen uns nicht gegenseitig in Haram, in Verbotenen unterstützen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und unterstützt euch ja nicht in Ethn, in Sünden begehen und Adwan und Feindseligkeit. Zweite Sache, يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتؤطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك. Zweite Sache, es ist erlaubt, dass du jemanden, also die Haare frisierst, in dem Sinne, du kämmst sie und tust sie, wie sagt man das, waschen und schön ordnen und so weiter und so weiter und sie einschmieren, einölen, eindüften und so weiter und so weiter. Das ist erlaubt für Männer. Es ist aber nicht erlaubt, dass du das bei Frauen machst, außer bei den Frauen, die dir verboten sind. Verboten. Verboten zu heiraten. Mit Haaren verboten. Ja? Du darfst sie nicht heiraten. Deine Mutter, deine Schwester, die dir verboten sind zum Heiraten. Versteht ihr nicht, wahr? Ja? Deswegen, das kann man auf verschiedene Art und Weise verstehen. Die Frau ist mir verboten. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja. Ja? Ich habe gehört, es ist verboten, Haare in Stufen zu schneiden. Wir kommen dazu, inshallah. Was? Ja, na. Aber ich würde dann keinen Ende schneiden. Natürlich, na. Natürlich, na. Die Frisuren, wie sagt man das, die Haram sind, darf man sowieso nicht schneiden. Ja? Zum Beispiel ein Teil des Kopfes rasieren, ja? Und einen anderen Teil nicht. Wenn jemand zum Beispiel sich jetzt, also nach deiner Frage, zum Beispiel er kürzt sich die Haare an einer Stelle und der anderen nicht. Also etwas, was normal ist, was, wie sagt man das? Nicht, dass du wie ein Junkie aussiehst oder wie ein Punker, was nicht normal ist. Deswegen zum Beispiel, wenn man über das Färben von Bart oder von Haare spricht. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit, dass es erlaubt ist. Aber in einer Farbe, die üblich ist, die normal ist. Orange? Na, Orange ist schon normal bei den Pakistaner zum Beispiel. Oder? Na, normal, was üblich ist, da kommt die Ader dann ins Spiel. Die Ader, die Tradition. Dort, wo es keine Beweise aus Koran und Sunna gibt, da schaut man auf die Tradition. Ja? Zum Beispiel ich und du, es gehört zum Vertrag, du willst bei mir arbeiten. Ja? Wir müssen uns vorher ausmachen, wie ich dich bezahle. Ja? Bezahle ich dich? Alle 10 Minuten bringe ich dir 1 Euro. Ja? Oder ich bezahle dich am Ende der Woche. Oder ich bezahle dich alle 15 Tage. Oder ich bezahle dich... Ja? am Ende des Monats. Wenn du bei mir arbeitest, als irgendein Arbeiter, ist das Essen inklusive oder musst du dir das Essen selbst besorgen? Und so weiter und so weiter. Wenn wir uns das vorher ausgemacht haben, alles, jede Kleinigkeit, dann ist es nach dem, was wir uns ausgemacht haben. Wenn wir uns nichts ausgemacht haben, dann ist es nach was? Nach der, wie es üblich ist in diesem Land, in diesem Ort. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Kollektivvertrag. Es ist üblich, dass du zum Beispiel, was ist üblich, dass du Lohn bekommst? Am Ende des Monats. Oder alle 15 Tage zum Beispiel, das Essen kaufst du dir selber oder nicht? Und so weiter. Nach den Traditionen der jeweiligen Gegend. Bitte? Traditionen der jeweiligen Gegend. Genau, wenn sie nicht erwähnt sind. Nein, nein, wenn sie nicht erwähnt sind in Koran und Sunna und wenn sie nicht was? Verstoßen. Nein, vorher ausgemacht. Nicht ausgemacht. Wenn sie nicht? Gegen die Koran und Sunna verstoßen. Genau, wenn sie nicht also gegen die Scharia sprechen. Ja, sich der Koran und Sunna widersetzen in dem Sinne. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ich sehe klar und deutlich. Genau so auch bei Bart. Alle Ulema sagen, Bart färben ist erlaubt. Es ist sogar was? Sunna. Welche Farbe? Eine Farbe, die normal ist, die üblich ist. Außer schwarz. Schwarz darf man nicht, weil sie in der Sunna erwähnt wurde, für Männer. Man darf sich nicht den Bart und die Haare in schwarz, dieses schwarz-schwarz färben. Mujahid, das ist jetzt eine andere Geschichte. Halas, jede andere Farbe ist erlaubt, die üblich ist. Ist grün üblich? Oder blau mit weißen Punkten? Ha? Rosa. Ja, deiner so ein Hadith gesagt. Er sagt, der eine ist mit brauner Bart reingekommen, der Prophet hat gesagt, schön. Der andere ist mit blauer reingekommen, er hat gesagt, noch schöner. Blau? Ja, ja. Oh, der Villa. Aber jetzt rein theoretisch. So. Angenommen, es gäbe ein Land, es gäbe ein Land, wo alle pinken Bart tragen. Ah, ja. Dann wäre das normal in dem Land. Weiß ich nicht, Allahu. Ich weiß es nicht. Nein, rein theoretisch, es ist nicht üblich, ach, die Barakallahu. Aber ich sag nur, es ist eine Tradition, die gibt. Es kann ja sein. Komm, lass diese Tradition. Wenn wir dazu kommen, dann. Na, inshallah, wenn wir dazu kommen, dann reden wir darüber, inshallah. Was? Na, es ist nicht Imam Malik. Na, wenn man Imam Malik solche Fragen gestellt hat, die nie passiert sind, ha? Na, was hat er gemacht? Dann hat Imam Malik also kategorisch solche Fragen zurückgewiesen. Frage etwas, was passiert. Oder was passieren wird. Oder was passiert ist. Ja? Aber dass du fragst, wenn wir auf dem Mond sind, in welche Richtung drehen wir uns um. Das ist, ja? Allahu alam, ob du jemals am Mond sein wirst. Ja? Niemand war auf dem Mond. Niemand. Du auch nicht. Die Amerikaner waren nicht auf dem Mond. Das ist eh klar, ist eh alles. Nur. Aber ein Affe war im Weltraum. Ja, ein Affe ist eh klüger als die Amerikaner, zweifellos. Aber die Amerikaner waren nicht auf dem Mond, das ist nur eine Lüge. Al-Muhim. Hat sich herausgestellt am Ende. Wirklich. Ja, ha? Ey, eine sehr interessante. Wirklich, eine sehr, die ihre Beweise richtig widerlegen. So Halas, dass wir nicht vom Thema abschweifen. Barakallahu fikum. Was haben wir gesagt? Haare stufen. Haare, die Haare darf man sich schneiden. Eine Frisur, die normal ist, üblich ist. Ja? In der du nicht den Kuffar ähnelst. Eine Frisur, die nur Kuffar tragen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dann wird jemand kommen und sagen, ja, dieser Strich am Kopf, den hat Mike Tyson. Mike Tyson ist Muslim jetzt. Man darf... Was? Was ist das für eine Logik? Was ist das für ein Qiyas? La hawla wa la quwwata illa billah. Ein Nadir. Ein Nadir la hukma lahu. Das Einzelfälle, Ausnahmen, sie haben keinen Hukm. Nach denen kannst du dich nicht richten, dass du sagst, irgendein Muslim dort, was weiß ich, hat das und wir machen das auch. Nein, das ist Batin. Sondern du machst das, was die islamische Umma macht, was die Muslime machen. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Sich einen Teil des Kopfes zu rasieren, glatt zu rasieren, das ist Haram. Und einen anderen zu lassen, das ist, bei dieser Sache gibt es keine Diskussion, das ist Haram. Fertig. Jetzt bei den Frisuren. Eine Frisur, die normal ist. Ja? Jetzt kommst du mit irgendeiner Frisur, die total schräg ist und sagst, hey, ich habe eh nicht einen Teil des Kopfes rasiert, ist nicht rasiert. Ja? Hast dir mit Gel solche Dings gemacht, solche Stacheln wie ein Punk, wie ein Punker? Das ist nicht erlaubt. Versteht ihr mich, Barikallah? Na, wollen wir weitermachen? Schon. Na das. Erste Frage, also die nächste Frage ist: Ma mal hukmu an taqula li halik lahya annahu fasik? Ist, was ist Hukm? Was ist Hukm? Der Rechtsspruch. Ja? Der Hukm, also der Rechtsspruch von dem, wenn man einem Muslim, der sich den Bart rasiert, dass du zu ihm sagst, Fasik, du bist ein Fasik. Ja? Ist es erlaubt, jemand, also einer, der sich rasiert, dass du ihm sagst, du bist ein Fasik? Was ist ein Fasik? Ein großer Sünder. Ein großer Sünder. Die Antwort darauf ist: هذا القول صدق وخاصة فيما يسر يسير على حلقها لكن مواجهة من يحلق بذلك يحلقها بذلك قبل النص والبيان ليس من سياسة الدعوة إلى خير ونهي عن المنكر لأنه ينفر من سماع البيان وقبول النص فعلى داعية إلى الحق أن يترافق أولا في نصحه وإرشاده وإذا أبى أن يقبل النصح وأصر على المعصية فلا معنى من وصفه بالفسق. sagt diese Wörter, dass du jemand sagst, also er ist fasig, weil er sich rasiert, das sind die Wörter der Wahrheit. Das sind Aufrede, das sind wahre Worte, das ist die Wahrheit. Wenn du sagst, jemand, der sich rasiert, ist ein fasig, ist ein Sünder, das sind die Wörter der Wahrheit. Ganz besonders bei jemandem, der das immer macht. Er rasiert sich, also das ist, er macht das andauernd. Ja. Aber auf der anderen Seite, dass man die Menschen auf diese Art und Weise anspricht, dass du jemanden, der sich rasiert, dass du ihn auf diese Art und Weise ansprichst, bevor du ihn nicht auf eine schöne Art und Weise, wie sagt man das, nicht ermahnt, sondern Nasiha gegeben hast. Ja? Einen schönen Ratschlag auf eine schöne Art und Weise hast du ihm, wie sagt man das, geraten, mach das nicht, das ist verboten, der Prophet hat das befohlen und so weiter, auf schöne Art und Weise, dass du es ihm erklärst. Ja? Es ist also nicht, also, es gehört nicht zu Dawa, dass man die Leute einfach so, dass du so sagst, du bist fasig. Bevor du ihn nicht auf eine schöne Art und Weise, wie sagt man das, aufgeklärt hast, ermahnt hast, dass du ihm einen schönen Ratschlag gegeben hast, vielleicht weiß er es nicht. Ja? Also es gehört zu Dawa. Es ist Dawa, dass du einen Menschen schön erwähnst, dass du ihm, wie sagt man das, ermahnst, dass du sagst, solltest du nicht machen und so, auf eine schöne Art und Weise. Weil sonst ist es nicht, wie sagt man das, das Befehlen des Guten und das Verbotene, das Verbieten des Bösen. So macht man das nicht. Ein Daya macht das nicht so. Ja? Und es vertreibt die Leute. Also mehr oder wenig. Ja? Und du gewinnst sie nicht für dich. Wie der Prophet immer sagt, Beshiru wa la tunaffiru. Beshiru wa la tunaffiru bedeutet, überbringst den Menschen frohe Botschaften und tut sie nicht vertreiben. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Immer muss es zwei Sachen geben. Die schöne Nachricht und die schlechte Nachricht. Dass du kommst und sagst, Allahu Akbar, Allah wird dich belohnen mit dem Schönsten und Besten. Dass der Mensch was motiviert ist, dass er Lust bekommt und sagt, Allahu Akbar. Dann kommst du und sagst, aber auf der anderen Seite, wenn du es nicht machst, Allah, bist du in sehr großer Gefahr und so weiter und so weiter. Diese zwei Sachen müssen immer sein. Na, Aywa, wo sind wir stehen geblieben? Aywa, aber wenn er danach, nachdem du ihn auf eine schöne Art und Weise ermahnt hast und mit ihm gesprochen hast und ihm Nasiha gegeben hast, wenn er weitermacht mit dem, dann ist es zweifellos erlaubt, dass du ihn sagst, dass du ihn mit diesen also Titel bezeichnest, also Fisk, Sünde und so weiter und so weiter. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Halas, jetzt wird jemand kommen und also die neue Frage dazu, darf man das vor allen Menschen sagen? Die Menschen sehen ihn ja. Ja? Die Menschen sehen ja, was er macht. Und es ist nicht erlaubt, dass du über einen Muslim hinter seinem Rücken sprichst. Dass du, ich komme jetzt in die Moschee und sage, wisst ihr das Neueste, der rasiert sich jeden Tag. Ihr seht ihn nicht. Er kommt in die Moschee, betet und so. Ihr seht ihn nicht, dass er sich rasiert. Warum redest du denn über ihn? Das, was wichtig ist, dass die Muslime wissen, es ist haram, dass du dich rasierst. Denk an dich. An erster Stelle denkst du an dich. Wieso machst du dir Sorgen, dass irgendeiner nicht in Jahannam kommt? Und über dich machst du dir keine Gedanken, dass du in Jahannam kommst, so als ob du schon längst einen Platz in Jannah reserviert hast. Versteht ihr mich? Deswegen an erster Stelle, wenn du über Islam lernst, also allgemein, denkst du an dich selber. Natürlich, du willst nicht in Jahannam. Auf keinen Fall, subhanallah. Und du willst ins Paradies kommen. Deswegen lernst du auch diese Religion, um sie zu praktizieren. Damit du dich vor der Hölle rettest und dass du ins Paradies kommst. Deswegen kümmere dich nicht um die Fehler anderer. Sei ein Muslim, einer, der die Sache verbessert. Der versucht also die Sache wirklich zum Besseren zu bringen. Nicht einer, der alles also kaputt macht. Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Mafhum? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Das ist jetzt eine große Frage. Darüber haben wir geredet. Naam. Naam. Die nächste Frage ist, ma hukmu al-islami fi halki lahya liana nas fiha اشكالا فمنهم من ينكرها فيقول لك دين في القلب وليس في شكل ومنهم من يهلكها وهم كثيرون حتى العلماء حتى ذهبت العامة الى تقليد العلماء واذا قلت لهم حلقها لا يجوز يقول لك الشيخ حلقها انت لست اعلم منه واذا سئل ذلك الشيخ الذي حلقها يتساهل فيها لأن فاقد الشيء لا يعطيه. Die Frage ist, was ist mit dem Rasieren im Islam? Die Frage, er fragt, dass sich den Bart wachsen lassen oder rasieren, was ist das Richtige im Islam? Weil es gibt in unserer Zeit verschiedene also Kategorien der Menschen, Gruppierungen. Die einen rasieren es, die anderen verbieten es sogar, sie sagen, man soll das nicht machen. Ja? Es gibt sogar manche Ulema, sagt er, manche Schuyuch, die sich den Bart wachsen lassen. Und die Menschen, die normalen, also Sterblichen, also folgen ihnen blind in dieser Sache und rasieren sich. Wenn du irgendeinem von denen sagst, wieso rasierst du dich? Er sagt, ja, dieser Alim, dieser Sheikh ist doch rasiert. Bist du gelehrter als er? Weißt du es besser als er? Und so weiter und so weiter. Wenn man diesen Alim, angeblichen Alim, sage ich, anspricht, wieso rasierst du dich und so, dann ist eine, also er versucht also immer die Antwort zu umgehen, er versucht, wie sagt man das, die ganze Sache zu manipulieren. Naja, es ist so, Tasahul bedeutet immer so irgendwelche Erleichterungen zu finden oder Ausreden und so weiter und so weiter. Was ist damit? Die Antwort ist klar und deutlich. Ja, faulih ja wajib. Sich den Bart wachsen lassen ist wajib. Wahalkuha haram und sich den Bart zu rasieren ist haram. وليس حلق بعض علماء لهالهم حجة على جواز حلقها. Und dass sich einige Ulema rasieren, ist auf keinen Fall Beweis, dass das Rasieren erlaubt ist. Wenn sich jetzt ein Alim rasiert, ist es ein Beweis? Ja? Wenn ein Alim aus dem Fenster springt, ist es ein Beweis, dass das aus dem Fenster springen halal ist? Ja? Nein. Du hältst dich an Koran und Sunna. Wenn die Ulema das aufrechte Verstehen haben, wie die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, und nennen dir die Erläuterungen der islamischen Gelehrten, die Salaf von früher, die vier Imame, oder die Sahaba, die Tabin oder Tabi-Tabin, nimmst du. Wenn ein Alim beginnt, einen Hadith zu interpretieren auf seine eigene Art und Weise und damit sich dem Verstehen der Sahaba, Ridwanullahi alayhim, widersetzt oder widerspricht, dann nimmst du das kategorisch ab. Nein, wir nehmen es nicht an von dir. Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Das ist unser Manhaj. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Naam. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Nächste Frage. Was ist die nächste Frage? هل حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ولحيته في حياته أو لا؟ Die Frage ist, hat der Prophet seinen Kopf und seinen Bart rasiert? Irgendwann einmal im Leben? Ha? Ja oder nein? Die Antwort ist, ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في تحلل من حجة الوداع ولم يثبت أنه حلق لحيته لا في تحلل من نسكه ولا غيره بل ثبت أنه أعفاها ولم يأخذ منها شيئا أبدا. Die Antwort ist, es gibt Beweise, also feste Beweise. Feste Beweise, dass der Prophet sich den Kopf rasiert hat, als er aus dem Ihram rausgekommen ist. Ihram kommt von Haram. Es ist dir verboten, dass du bestimmte Dinge tust. Und Tahallul ist von Halal. Dass du von Haram, Ihram, in Hil, in Halal wieder kommst. Dass du aus dem Verbotenen in das Erlaubte wieder rauskommst, reinkommst. Wie machst du das? Du bist, wenn du im Ihram bist, im Hajj oder im Umrah, dass du wieder rauskommst, für Umrah musst du was machen? Ja? Tawaf, Sa'i und dann den Kopf rasieren oder sich die Haare schneiden. Erst dann bist du wieder halal. Erst dann bist du im Erlaubten drinnen. Die ist wieder alles erlaubt, was dir vorher verboten war. Zum Beispiel Geschlechtsverkehr oder Haare schneiden oder Nägel zupfen oder jagen. Der Tiere, dessen Fleisch man isst. Ja, andere Tiere, wie zum Beispiel Löwe oder sowas, Löwe isst du ja nicht. Du erlegst ihn, damit er dich nicht erlegt. Zum Beispiel. La haula wala quwwata illa billah. Ja, das ist ja logisch. Ja. Ein Löwe kommt und sagt, nah, ich bin Haji, ich darf den Löwen nicht töten. Ja, lass dich in Ruhe. Ja, das glaube ich, Allahu Ala. Wenn er dich in Ruhe lässt, kein Problem, inshallah. Weiß ich nicht. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa, der Prophet hat, es gibt feste Beweise, dass er dich den Kopf rasiert hat, als er aus dem Ihram rausgekommen ist. Ja? Nachdem er was gemacht hat, ja? Sein Tier geschlachtet hat, Tawaf gemacht hat, Steine geworfen hat, Kopf rasiert hat. Man muss was? Drei Sachen von diesen vier machen, ja? Damit man wieder halal ist. Aber nicht ganz, sondern nur teilweise. Man ist ja noch immer in Mina, schläft dort drei Nächte und in der Zwischenzeit wirft man immer Steine und so weiter und so weiter. Halas, das ist jetzt eine andere. Inshallah, wenn wir Hajj machen, werden wir das detailliert, inshallah, ta'ala, erwähnen. Da hat der Prophet sich im Hajj den Kopf rasiert, zweifellos. Dass er sich den Bart rasiert hat, irgendwann einmal im Leben, oder ihn geschnitten hat, oder sonst irgendwas, es gibt keine Beweise. Ganz im Gegenteil, der Prophet hat sich den Bart wachsen lassen und hat nie etwas davon weggenommen. Dass er irgendein Haar zupft oder kürzt oder schneidet. Auch vor dem Prophetentum, ne? Vor dem Prophetentum? Gibt es denn was? Es gibt keinen einzigen Beweis, dass er das jemals gemacht hat. Aber unzählige Beweise, dass er das verboten hat und dass er selbst ein Bart getragen hat und nie irgendwas davon weggegeben hat. Also. Nein. Du kannst denen also im Internet erlauben, inshallah, wenn sie Fragen haben, können sie bei dir auf privat schicken, wenn sie möchten. Ja? Und wir können dann versuchen, inshallah, die hören mich hier, inshallah. Ja. Wir können dann, wenn wir Zeit haben, inshallah, können wir einige dieser Fragen antworten. Also sie sollen die Fragen zu dir schicken, inshallah. Halas? Ewig was? Der Weg der... Weg der Gläubigen. Weg der Gläubigen. Halas. Nein. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Nächste Frage ist, hört euch die Frage an, ist sehr interessant, subhanallah. Ja? Ich muss das machen. Nicht böse sein, ja? Oder ich mache es nicht, verlass. Die Frage ist, innani talibun ablugu min al-umuri 25 amen wa ana sahibu lihya kathifa wa kad hawaltu zawaj wa khatabtu al-kathir min al-banat walakinni rufittu من قبل جميع وذلك لأني صاحب لحية كثيفة وقد حاول أهلي حلقها ولكني قاومت بشدة، ولكني دائك من حالي وعدم زواجي، وقد طالت المدة التي أخطب فيها من كل من أعرف أنه عنده بنت، وقد قال لي من أثق فيهم بأن الزواج واجب على المسلم ولهي سنة، لهذا يفضل أن أخفف منها استنادا إلى أخف الأمرين وحتى أحقق الواجب وأترك السنة. فما هو حكم الإسلام بذلك، حيث أن بعض الأصدقاء قال إن حلق اللحية بعد وضعها لا يجوز، وحتى التخفيف أفتوني في أمري أثابكم الله. بس لوس ها جيمي بس خلاص so macht man das in der Schule. Wenn jemand mit dem Handy spielt, ist das Handy weg. Ja. Die Frage ist, ich bin ein Student. Ich bin 25 Jahre alt, habe einen großen Bart. Einen richtig riesigen großen Bart. Nein. Ja? Ich habe versucht zu heiraten. Habe viele Mädchen, also wie sagt man das, um ihre Hand gehalten oder wie man das heißt. Ja? Wie sagt man das? Hand angehalten. Almuhim. Ich habe viele Mädchen also um Hand gebeten, um sie zu heiraten, aber ich wurde von allen zurückgewiesen, ja? Weil ich so einen großen Bart habe. Ja? Meine Familie hat sogar versucht, mir den Bart zu rasieren, mit Gewalt. Aber ich habe mit Gewalt geantwortet, also ich habe mein Bart verteidigt. Ja? Ich habe mein Bart verteidigt. Ich habe mir nicht meinen Bart schneiden lassen. Aber jetzt bin ich in einer schweren Lage, also in einer engen Situation bin ich. Ja? Ich kann nicht heiraten und ich versuche ziemlich lange, also ein Mädchen zu finden, das ich heiraten kann. Ich habe jeden gefragt, den ich kenne, der also ein Mädchen hat, Tochter oder Schwester und sowas, aber ich wurde zurückgewiesen, weil ich so einen großen Bart habe. Subhanallah. Aywa. Ich habe von einigen Leuten gehört, also ich habe über die eine gute Meinung, also und ich halte sie für rechtschaffene Leute. Die haben mir gesagt, dass Heiraten ist wajib für einen Muslim. Bart wachsen lassen ist aber Sunnah. Ja? Und es ist besser, dass ich mir den Bart kürze oder schneiden lasse, ja? Damit ich also wenn ich die eine Sache lasse, werde ich die wichtigere Sache erreichen können. Und das ist das Heiraten. Ja? Also dadurch verrichte ich den Wajib und lasse die Sunna deswegen auf die Seite. Halas. Was ist im Islam? Ist das erlaubt im Islam oder nicht? Ja? Manche Freunde von mir haben mir gesagt, wenn man sich einmal den Bart wachsen gelassen hat, darf man ihn nie wieder schneiden. Das sind jetzt halt diese Jugendlichen halt, die Fettfass geben und so. Ja? Alles. Wenn man sich den Bart... Ja, das stimmt nicht. Den Bart muss man sich lassen. Egal, ob du ihn gehabt hast oder nicht gehabt. Du musst dir den Bart wachsen lassen. Stell dir vor, du hast dir nie den Bart wachsen lassen. Für dich ist es erlaubt, dass du ihn immer wieder schneidest. Nein. Für den, der es schneidet und der, der es nicht schneidet. Bart darf man nicht schneiden. La hawla wa la quwwata illa billah. Aftuni fi amri athabakumullah. Gib's mir eine Fetwa, möge Allah euch dafür belohnen. Die Antwort ist, i'fa'u lihya wajib. Also sich den Bart wachsen lassen ist wajib. Wa halquha haram. Wa istimraru fi halqiha kabira. Wa la rukhsata laka fi halqiha min ajli anna man khatabtahunna rafadna an yatazawwajnaka fi an-nisaa sawahunna kathirat. ولا خير لك في تزوج من رفضك من أجل لحيتك سبحان الله ومن يرضين بك فيما نعرف من أهوال ناس أكثر ممن يرفضن مثلك ولكنك فيما يظهر ضيقت دائرة الاختيار ها اوكي بس في نيشت zu viel nehmen. Ha? Ichtiar? Nein, Ichtiar bedeutet Auswahl. Ichtiar ist Auswahl. Er sagt, dass, also die Schluch antworten hier und sagen, sich den Bart wachsen lassen ist wajib. Und das Rasieren ist haram. Und wenn man das immer wieder macht, ist es eine große, gehört es zu den großen Sünden. Kebira, dafür wirst du bestraft. Nicht, dass du sagst, er hat sich ein bisschen was geschnitten, einmal und fertig. Sondern er macht das immer wieder. Es gehört zu den großen Sünden. Und du hast keine Ruchsa. Was ist Ruchsa? Erleichterung bei dieser Sache. Dass wir dir eine Fetwa geben und sagen, naja, es geht nicht. Ja? Und, also weil du diese Mädchen, also um dessen Hand du angehalten hast, damit du sie heiratest. Du darfst dir nicht den Bart schneiden oder rasieren, wegen diesen Mädchen, wegen heiraten. Ja? Ganz besonders nicht bei solchen Mädchen, die dich wegen Bart ablehnen. Ja? Es gibt keinen Khair. In diesen Mädchen ist nichts Gutes. Wallahi. Die dich wegen Bart abweisen, subhanallah. Wenn sie dich abweist, weil du ein Auge nicht hast. Ja? Oder sie weist dich ab, weil du ein Ohr ist weg. Oder du bist halt... Ja? Sie weist dich ab wegen Sachen, die man nachvollziehen kann. Aber sie weist dich ab wegen Sunna, wegen Bart. In diesen Mädchen gibt es keinen Khair. Und es ist gut, dass du mit so einem Mädchen nichts zu tun hast. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ist ja klar. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Naam. Aber das Problem ist, sagt er, was wir hier sehen können, der Kreis, bei denen du um Hand gebeten hast, ist sehr klein. Wieso hast du denn nicht größer gemacht? Versteht ihr mich? Dass du woanders suchst. Nicht nur bei diesen Leuten, die du kennst und so. Das sind Leute Juhal. Und Alhamdulillah, dass du so ein Mädchen nicht geheiratet hast. Wenn sie dich wegen Bart, Islam, wenn sie dich wegen Bart abweist, dann ist es sehr besser, dass du so ein Mädchen nicht heiratest. Naam. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa, walakinaka fima yadhhar dayaqta da'irat al-ikhtiyar fasadafaka ma takrah walau annaka wasa'ta fi da'irat al-khitbah wal-ikhtiyar lawajadta man tardaha wa tardaka inshaAllah. Er sagt, das Problem ist, du hast einen kleinen Kreis, in dem du gesucht hast zu heiraten. Wenn du aber den Kreis größer machen würdest, wo du suchst, dann wirst du finden, inshallah, eine Frau, mit der du zufrieden bist und eine Frau, die mit dir zufrieden ist, inshallah, so wie du bist. Es gefällt dir sogar. Und sagt Allahu Akbar, der Typ, er kümmert sich um Koran und Sunna. An erster Stelle, bei ihm ist der Prophet, so einen Mann wie dich. Ja? Verstehst du mich? Diese Mädchen, die dich wegen deinem Bart zurückweisen und dich nicht heiraten wollen wegen deinem Bart, dieses Mädchen darfst du auf keinen Fall heiraten, egal wie schön sie ist. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Musst Sabur machen. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Derjenige, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der Allah fürchtet, Allah wird ihm einen Ausweg finden und er wird ihn versorgen, von dort, wo er es überhaupt nicht erwartet. وَمَنْ يَتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Der sich auf Allah verlässt, Allah, er ist ihm genug. Der sich auf Allah verlässt, er ist ihm genug. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, du kannst kein Mädchen heiraten wegen Bart. Alas? Ist egal. Fürchte Allah, er wird dir schon einen Ausweg finden. Und verlass dich auf ihn. Ja? Du wirst dich freuen, dass du vorher nicht geheiratet hast. Das ist Allah, Alhamdulillah, dass ich nicht diese Scheitane geheiratet habe. Ja? Sonst hätte sie mich meine Nerven gekostet. Vielleicht auch mein Herz. Ja? Stell dir vor, du verliebst dich in sie und rasierst dir den Bart wegen einer Frau. Dann hast du richtig verloren. Du bist ein richtiger Verlierer, Wallahi. A'udhu billah. Naam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inshallah, wir hören hier auf die Adhan bald, gell? Die Fatwa ist von Abdullah ibn Qa'ud und Abdullah ibn Gudayan und Abdul Razzaq Afifi und Abdul Aziz ibn Abdallah bin Baz. Barakallahu fikum. Es gibt Fragen. Aywa? Okay, ich glaube, das wird die. Soll ich die lesen oder willst du sie lesen? Du kannst sie selber auch lesen. Aywa, hat. Zuerst mal, glaube ich, diese Frage. Hallo, darf man den Bart kürzen, wenn man im Büro arbeitet? Und das mit Aywa. Das ist Choban. Choban fragt. Ja. Also Choban stellt uns die Frage und sagt, hallo, darf man den Bart kürzen, wenn man im Büro arbeitet und mit Kunden zu tun hat und es nicht gerne gesehen ist? Hat das irgendwas mit Schirk zu tun? Schirk ist es nicht. Un momento, Habib. Schirk ist es nicht. Aber man darf es nicht. Man darf sich nicht den Bart schneiden lassen, weil den Kunden das nicht gefällt im Büro. Halas? Man darf sich nicht den Bart schneiden, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat befohlen, dass man sich was den Bart wachsen lässt. Ja? Und man darf nicht wegen Kunden sich den Bart schneiden. Mit Schirk hat es nichts zu tun, aber es gehört zu den großen Sünden. Barakallahu fiik, Choba. Das ist die zweite Frage. Die zweite Frage. Die ist allgemein. Al-Ghariba, ja. Darf man zwei Nia, Absichten zusammenlegen von der Sunna Handlungen, zum Beispiel nach dem Wudu zwei Rekka und die Sunna Salah vor dem Dhuhr zusammenlegen, in dem Sinne zwei Rekka beten und doppelt belohnt werden. Inshallah, viele Ulema erwähnen das ganz besonders, wenn es sich um die Sunna Tahiyatul Masjid handelt, also die zwei Rekka, das Begrüßen der Moschee. Tahiyatul Masjid, das Begrüßen der Moschee. Und dass du auch also gleich was zwei Rekka zum Beispiel von Sunnatul Maghrib betest. Zum Beispiel du hast jetzt gebetet in einer Moschee, hast die Sunna danach, also Maghrib hast du, Aksham hast du in der Moschee gebetet, hast die zwei Rekka danach nicht gebetet, bist in eine andere Moschee gegangen. Du kommst in die Moschee und betest zwei Rekka Tahiyatul Masjid, hast aber die Nähe, dass du gleichzeitig zwei Rekka Tahiyatul Masjid betest und die zwei Rekka von Sunna von Maghrib, die du nicht gebetet hast, inshallah, da ist das erlaubt, barakallahu fikum. Naam. Das ist ein 13-Jähriger, der fragt eine Frage, ob er ein Spiel. Aywa, ich bin 13 Jahre und will ein Spiel billig kaufen. Ein Ballerspiel. Was ist ein Ballerspiel? Gewaltgemindert. Aber gewaltgemindert und auch nur mit Monster abschießen. Das Spiel ist ab 18. Ist es haram, Geld für das Spiel auszugeben? Barakallahu fik. So. Wallahi, ehrlich gesagt, das ist Zeitverschwendung. Das ist Zeitverschwendung. Okay, dann fragt hier jemand wegen Arbeitslosengeld auch. Aywa. Deine Idee. Darf man Arbeitslosengeld in Kufrstadt beantragen? Ja? Wenn sie von dir Schurut, wie sagt man Schurut, Voraussetzungen, wenn sie keine Voraussetzungen stellen, die Kufr, Schirk oder größte Sünde sind, dann ist es erlaubt. Wenn sie von dir verlangen, dass du für dieses Arbeitslosengeld Kufr begehst, dann ist es auf keinen Fall erlaubt. Barakallahu fik. Na. Ja, letzte Frage und dann ist fertig. Aywa, nach der zweiten Rekka, wenn man sitzt. Hier. Aywa. Ein Moment. Nach der zweiten Rekka, wenn man sitzt und das mit den Fingern macht, weil nicht, wie das geschrieben wird, habe ich gehört, ist dein Zeigefinger Richtung Qibla die ganze Zeit. Was ist damit, wenn man den Finger im Kreis macht und sowas noch oder hoch und runter? Es wurden 12 verschiedene Hadithe überliefert. Ja? Was ist das Finger bewegen im Gebet, also auf den Teschehud angeht, ja? Dass der Prophet den Finger bewegt hat oder gehalten hat oder im Kreis gedreht hat. Barakallahu fikum. Naam. Noch eine Frage, mein Bruder. Was kommt der Sunna eher? Was kommt der Sunna eher? Wallahi. Nein, ich meine deswegen rasieren. Ach so. Aber was kommt der Sunna näher, wenn man rund um die Lippen den Bart rasiert? Ein Moment, was kommt der Sunna eher? Oder näher? Unter dem. Was ist Mund damit? Zu rasieren und rechts und links neben den Lippen. Moment, nein, den das macht man nicht, weil der Prophet hat hier was? Den Schnurrbart erwähnt. Und Schnurrbart sind die Haare, die über der oberen Lippe wachsen. Ja? Alles andere hat der Prophet wurde im Hadith einfach nicht erwähnt. Und es gibt keine wie sagt man, das ist keine Beweise, dass das der Prophet jemals gemacht hat. Das, was hier Pflicht ist, sich den Bart frei wachsen zu lassen und sich der Schnurrbart zu schneiden, entweder ganz weg oder dass man die Haare, die über die oberen Lippen runterhängen, dass man sie wegschneidet. Man hat also eine der zwei Möglichkeiten. Naam. Was kommt der Sunna eher mit dem Finger, meint er, also das Finger bewegen oder nicht? Inshallah ist es Sunna, dass man den Finger bewegt und es ist Sunna auch, dass man den Finger gerade Richtung Qibla hält. Barakallahu fik. Die Frage, Assalamu alaikum, Bruder, meine Frage war nicht beantwortet. Die Frage war, ob es haram ist, Geld dafür auszugeben. Das ist wegen dem Videospiel. Wegen dem Videospiel. Allahu alam. Wenn es sinnlos ist, dann ist es zweifellos verboten. Nein, nein, ich. Wenn es sinnlos ist, dann ist es sowieso verboten. Nein, das ist Geld wegwerfen. Geld wegwerfen ist haram, darf man nicht machen. Meine Frage, Jazakallahu khairan. Ist es wieder, den Finger zu heben, während man Shahada liest? Ist es wieder, Finger während Dua zu heben? Bida ist das, was man ohne Beweise macht, aus Koran und Sunna. Man gibt ihnen einen Scheckel, wie sagt man das, eine Art und Weise. Man schreibt ihnen eine Art und Weise zu. Man gibt ihnen eine Zeit, wann man sie verrichtet und wie man sie verrichtet, ohne irgendeinen Beweis. Ja? Wenn also jemand den Finger hebt, immer bei Shahada aussprechen, er hebt immer den Finger zu einer bestimmten Zeit und auf eine bestimmte Art und Weise, dann muss er dafür einen Beweis haben. Wenn er das nicht macht, dann ist es Bida. Was es das Fingerheben im Gebet angeht, dann ist es zweifellos Sunna, zweifellos. Aber außerhalb des Gebetes musst du einen Beweis haben, damit du das machen darfst. Das gleiche gilt auch für Dua. Hier will jemand noch eine Frage stellen. Noch eine Frage. Wir müssen jetzt beten, Brüder. Barakallahu fikum. Ich habe noch wenig gefragt. Aha. Wegen der Haarfrisur, welche ist dein Koffer? Bedruddin fragt. Welche ist ein Kuffar in Darul Islam verboten, also Haarfrisur? Es ist verboten, die Haare, die spezifisch sind für Muslime. Das, was also Haarschnitte, die nur Muslime haben in einem islamischen Staat, ist es nicht erlaubt, den Kuffar zu tragen, sondern sie haben ihre eigenen Haare. Wenn zum Beispiel die Muslime sich ein Mittelscheitel, wenn die Muslime Mittelscheitel haben und sich die Haare also so kämmen, dürfen die Kuffar das nicht machen. Alas? Keinen schon. Was ist das? Nicht heiraten? Was? Du musst aber auch gerne von mir was geschrieben haben. Noch eine Frage. Es gibt einen Hadith, wo der Prophet Hassan gesagt hat, dass Heiraten die halbe Religion ist. Ja. Ich habe jetzt noch gehört, dass jemand gesagt hat, liest er immer. Nein. Natürlich, zweifellos. Also die Frage ist hier, darf man heiraten, obwohl man der Prophet sagt, Ya Mashar al-Shabab, man yastatiya, oder man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Derjenige von euch, der heiraten kann, soll, wenn die Möglichkeit hat, was bedeutet Möglichkeit? Möglichkeit sind zwei Sachen, die finanzielle Möglichkeit und die Geschlechtsreif. Dass man also geschlechtsreif ist. Ja? Diese zwei Voraussetzungen muss man haben, damit man heiraten kann. Halas. Wenn man also, man ist verpflichtet, seine Frau zu ernähren, ihr einen Dach über den Kopf zu bringen, sie zu, ihr Kleidung zur Verfügung zu stellen. Wenn man das alles nicht kann, sollte man nicht heiraten, außer die Frau sagt sich von ihren Rechten los. Barakallahu fikum. Wie gesagt, die Muslime haben Mittelscheitel gehabt. Die Kuffar haben sich die Haare entweder nach vorne gekämmt oder in irgendeine andere Richtung. Ja, okay, schon. Gut. Alles. Wenn du eine Action-Serie hast. Okay, das ist dann, danke. Ja, das ist normal.